Erster der Geist sagt deutlich, dass in der Zukunft einige Menschen den Glauben verlassen werden, weil sie auf betrügerische Geister und die Lehren von Dämonen hören. Zweiter, diese Menschen folgen den Lügen von Heuchlern, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem heißen Eisen gebrandmarkt. Dritter, sie verbieten den Menschen zu heiraten und verlangen, dass man auf bestimmte Speisen verzichtet, obwohl Gott diese Dinge geschaffen hat, damit Gläubige sie mit Dankbarkeit genießen. Vierter, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, weshalb man nichts ablehnen sollte, wenn man es mit einem Dankgebet empfängt. Fünfter, denn durch das Wort Gottes und das Gebet wird alles geheiligt und für uns annehmbar gemacht. Sechster, wenn du den Brüdern und Schwestern diese Dinge erklärst, wirst du ein guter Diener von Jesus Christus sein, der sich durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre stärkt. Siebter, du solltest jedoch gottlose Legenden und alte Märchen ablehnen, während du dich stattdessen darin übst, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Achter, körperliches Training ist zwar ein wenig nützlich, aber die Frömmigkeit ist für alles gut, weil sie uns das Leben in der Gegenwart und in der Zukunft verspricht. Neunter, diese Aussage ist absolut zuverlässig und verdient es, dass jeder Mensch sie annimmt. Zehnter, wir arbeiten hart und kämpfen dafür, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der der Retter aller Menschen und besonders der Gläubigen ist. Elfter, diese Anweisungen sollst du den Menschen befehlen und sie darin unterrichten. Zwölfter, niemand darf dich verachten, nur weil du noch jung bist, sondern du sollst ein Vorbild für die Gläubigen sein, indem du auf deine Worte, dein Verhalten, deine Liebe, deinen Glauben und deine Reinheit achtest. 13. Bis ich zu dir komme, sollst du dich weiterhin darauf konzentrieren, aus der Schrift vorzulesen, die Gemeinde zu ermutigen und zu lehren. 14. Vernachlässige nicht die geistliche Gabe, die dir durch eine Prophezeiung gegeben wurde, als die Ältesten dir die Hände auflegten. 15. Kümmere dich sorgfältig um diese Aufgaben und lebe ganz für sie, damit alle Menschen deine Fortschritte deutlich sehen können. 16. Achte gut auf dich selbst und auf das, was du lehrst, und bleibe beständig dabei, denn so wirst du sowohl dich selbst als auch deine Zuhörer retten.